1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung heißt Musik zum Haarekämmen. new sweet strawberry marshmallow butterscotch. Polar bear cashew, Dixieland phosphate chocolate. Lime tutti frutti special raspberry, leave it to me. Scotch, lassie, cherry, smash, lemon, freeze. I wanna go to Mars, where rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars, you'll meet the Gold Dust Twins tonight. Get your heart's desire, I will meet you under the lights. Golden champagne, juicy grapefruit, lucky Monday. High school football, hot fudge, buffalo, tulip sundae, almond caramel, frappe, pineapple root beer, black and white, big apple, Henry Ford, sweetheart, maple tear. I wanna go to Mars. Your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars. You'll meet the Gold Dust Twins tonight. You'll get your heart's desire. I will meet you under the light. Zum Haare kämmen. Also kein Nachruf. Oh Guru, dies ist kein Nachruf, nein. Wobei, kurzzeitig musste ich heulen wie ein Hund, wie ein Schlosshund. Heute Nachmittag. Gerade hatte mir jemand aus einer hessischen Kleinstadt. Hessen, das wirst du nicht kennen, part of Germany, you know. Hessen, nicht Hessen. Hessen, a small town. Nein, Hessen. Jemand aus Hessen hatte mir geschrieben, du seist gestorben. Mit gerade einmal 43 Jahren. Reflexartig griff ich mir deine Platten und dann schloss ich kurz die Tür und vergoss ein paar Tränen. Weißt du, einer der coolsten Tracks in Sachen Rapmusik und dazu dann noch einer der anrührendsten. Beide mit dir, Gangster. Und cool, damit meine ich stay tuned. Also, alles Gute, bleib so wie du bist, stay tuned, einer meiner ewigen Lieblingstracks von Gangster. Besser als du konnte man diese Form von gängiger Abschiedsfloskel nicht rüberbringen. Stay tuned. Get with this, 'cause you got no choice. Rappers sometimes you find make dough, but yo, you know they got no voice. get him off the podium. He ain't no speaker, yes, he's just a phony. And look at his sneakers, played out. Out of style, out of rhymes, he's out his mind. Lost his way, lost his pay. I'm taking his props, so call the cops. You can call him, but I know him. Sweet MCs, I think are home. Cause they front so very hard. And big or small, I'll break them all. Ain't gotta say that I'm the best. My skills will show I passed the test. And when it comes to beats and rhymes, we come correctly every time. And stay tuned. Information like the CNN. Yes, I can take you there and then. The rest is up to you to choose. The bottom line is win or lose. Suckers, suckers, suckers don't be listening. So I can't be waiting on them. I ain't got no time to play to you. Look at the state of things and tell me true. In the city, any city, life's a paradox of good and evil. Many fall into the vicious cycle, living by the gun or by the rifle. They think they got a reason, they ain't really sure. The death toll rises more. It's trite, the way some live life. I love rap, I like the city. But for a fool, I have no pity. There's too much suffering, too much struggle, too much injustice, and don't it bug you? Enough for you to press on harder against the odds, the way our forefathers made a way. But foolishly, we go astray. Think about it and stay tuned. What you really ought to do is lay back smooth as my vocals complement the slow back groove. Just for you to blast around the way, play it nice and loud and hear me say, Gangstar is hitting 92 and on, showing how to make a dope rap song. Doing this while some disperse, then dissolve like specks of dirt. Our music pertains to those who remain, down with the real, not one for the fame. Peace out, we'll be back, stay tuned. Please stay tuned. Musik zum Haare kämmen, das ist Musik von Joe Henderson. Davor haben wir, oh ja, Jimmy Tenor gehört, der Finne. Ich habe eine Reihe von finnischen Musikern im Leben getroffen und alle konnten mir ungefähr 50 Speer, Diskus und Hammerwerfer aufzählen. Allesamt aus Finnland und immer mit dem Hinweis verbunden, weißt du, wir taugen nicht zur Band, wir sind Einzelkämpfer. Weißt du, Guru, ich sah mich heute seltsamerweise den ganzen Tag lang in einer Kneipe am Hafen sitzen. Ich sah mich durch schmutzige Gardinen nach draußen blicken und das Treiben auf dem Wasser und ebenso das auf dem Lande beobachten. Schiffe, Kähne, Boote, Kräne und Fahrradfahrer, die unmittelbar vor dem Fenster dieser Hafenspelunke auf- und wieder wegtauchten. Keine Ahnung, was Fahrradfahrer hier in die Gegend treibt, aber sie waren da, kein Zweifel. Ebenso ein Straßenmusiker hier im Hafen. Jimmy Tenor, ich habe ihn klar erkannt. Bilder im Kopf sind so. Sie stellen bisweilen alles auf den Kopf. Ich glaube nicht, dass Tenor tatsächlich jemals auf der Straße gespielt hat. Er war Fotograf, Straßenfotograf. Irgendwo in New York stand er herum, knipste Touristen und drückte ihnen seine Aufnahmen unmittelbar nach dem Schuss in die Hand. Davon lebte er. Und dann machte er diese Platte, diese frühe Europa, vermutlich seine erste. Viele Jahre später erst sah ich ihn live mit diesem Hünen am Saxophon, Terry Edwards. Alle drei Jahre entdecke ich den auf immer unterschiedlichen Platten. Bei Jimmy Tenor, bei Galen Drunk sowieso und erst heute wieder auf dem neuen Album von Paul Weller. Carry on with the mundane. System of 9 to 5, living snake bitten by the truth, pitch black until the sun came. Out for a day or two, trying to cool you down now. Watch how I spray at you, not trying to play with you. Rock, I'm a deus, you not need to understand. I'm trying to break the lock, but not play the fool. Everybody don't love the sunshine, and mama don't love the gun crime. So blame it on little old me, destined to hold a room with no key. Going loopy-loo if I don't take steps to get out my zoo, cause my now won't make do, and my then is not what I would recommend as hot. Still I want a bubble till we break through. It might take a view of my emotion, emotion, emotion. It might take a view of yours emotion. It might take a few of his. It might take a few of her. Legendary from birth to the cemetery. I can pretend to be merry, but that's not how I feel. Man, child, mandatory, and I'm feeling away. Bright lights, big city, put your feelings away. Keep it ziplock, running on the spot. Loving how I did it, and do it lots. And lots, leaving paint spots, probably need a mop. Sometimes I keep it simple, sometimes I'm really not. Inclined to for a living, no, not mine, and that's my decision. So clap for the sunrise if you really want it. I'm bound to keep you tongue-tied if you're really on it. If you're not, I understand. Cause my name's not Alice and this sure isn't Wonderland. But it's definitely underhand. So excuse me if we don't talk much. It might take a few of mine. It might take a few of yours. It might take a few of his. It might take a few of her. I'm not bringing sexy back. Rap's busy like Pepsi Max, so let me go. I broke free of the harness. I'm prepared to give it to you regardless of the status quo. So if you wanna act like chimps in a zoo, I got things to do, plus people to see, things to change. So no, I'm not gassed by people screaming my name. For the record, spinning tie and chain, but the love of favorite rap is a strain. Somebody better come up with some fresher ideas, cause together we're dying from collective diarrhea. Somebody doused the flame. It's like we're screaming fire, but the truck never came. This music used to reflect the joy and the pain, but now we're just some pets of corporate toy in a game. It might take a few of mine. It might take a few of yours. It might take a few of his. It might take a few of her. Musik zum Haare kämmen. Der UK-Rapper Ty und davor Paul Weller. Paul Weller. Sein Gitarrist Steve Craddock, ehemals bei Ocean Colour Scene, spielte letztens unter eigenem Namen eine Show in Holland. Und plötzlich stand Paul Weller im Publikum. Ein anwesender Fotograf hat mir das erzählt, mit großen Augen. Weller war offensichtlich mit einer großen Schar bildhübscher Mädchen aufgetaucht, allesamt gerade einmal so um die 18 Jahre alt. Oh Guru, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich persönlich hätte Probleme damit, mich mit einer riesigen Schar 18-jähriger Mädchen öffentlich zu bewegen. Was nicht bedeutet, dass ich einer 18-Jährigen nicht frank und frei ins Gesicht sagen könnte, dass mir ihre Haarspange gefällt. Wie ich mich da heute vor meinem geistigen Auge in der Hafenspelunke sitzen sah, soll ich dir etwas sagen, ganz ehrlich? Ich war Vertreter. Handelsreisender. Neben mir stand ein Koffer voll mit Kämmen und Bürsten und Haarspangen. Wenn ich früher zum Wochenende hin Musik für eine Radioshow zusammenstellte, dann waren häufig Titel dabei, die ich wirklich mochte, zu denen mir aber gelegentlich nicht viel mehr einfiel als eben das. Hier kommt Musik zum Haare kämmen und bürsten. We'll be right back. devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. Daniel Johnston, Musik zum Haare kämmen. Oh Guru, die letzten Wochen waren echt hart. Ein Termin jagte den nächsten. Hier ein Konzert, da ein Jubiläum und zwischendrin feierte ständig jemand seinen Geburtstag. 23, 37, 45, einer gar wurde 50. Betont beiläufig hatte ich ihn im Feld gefragt, ob er seinen kleinen Garten am Stadtrand noch habe. Und er hatte bejaht. Das im Kopf ging ich rüber zur Tankstelle auf der anderen Straßenseite. Auf dem Dach einer Garage dort stehen gigantische Gartenzwerge zum Verkauf, allesamt aus Plastik und teilweise bereits mit Moos bewachsen, weil keiner sie haben will. Neben den Zwergen stehen auch Tiere, ebenfalls aus Plastik, einige verdammt groß. Rinder, Hirsche und auch ein Wildschwein, ein Kalb. Den habe ich im Kofferraum verstaut, getankt und dann noch Zigaretten gekauft. Sie hatten die Nummer 3, die Zigaretten und das Wildschwein, sagte der Tankwart. Richtig, sagte ich, zahlte und fuhr los. Die Resonanz auf das Schwein war nach meinen Eindrücken recht gut. Als ich es überreichte, dauerte es nicht lange und die Kinder streichelten es. Eins setzte sich prompt auf seinen Rücken und rief, hopp, hopp, galopp. Es ist ein Schwein, kein Pferd, sagte ich, als der anderen Kinder plötzlich einen Kamm in der Hand hielt, um dem Plastikvieh die Mähne zu kämmen, die es im Übrigen ja auch gar nicht besaß. The most familiar wound. Every implement was leading to you, and your homely sense of disarray, never once the same. Always rearranged, but things would never change. In the scene between the window frame, where the jackals preyed on every soul, where they tied you to a pole and stripped you of your clothes. I was a dreamer, staring at windows out onto the main street, 'cause that's where the dream goes. And each time they found fresh meat to chew, I would turn away and return to to you, you would offer me your unmade bed, feed me till I'm fed, and read me till I'm read. But when the morning came, you would catch me at the window again, in an eyes wide open sleeping state, staring into space. With no look upon my face, I was a dreamer, staring out windows, out onto the main street, 'cause that's where the dream goes. And when I got older, when I grew bolder, out onto the streets I flew. Truth, you should wonder what I'm taking from you, how I benefit from you being here, lending me your ears while I'm selling you my fears. Die Villagers, Musik zum Haare kämmen. Den ganzen Tag lang, oh Guru, sah ich mich heute in einer Hafenspelunke sitzen und durch schmutzige Gardinen nach draußen starren und träumen. Neben mir stand ein großer Koffer voll mit Bürsten, Kämmen und Haarspangen. Und stundenlang hielt ich mich fest an einem Bier. Niemand rief an, verlangte dies oder jenes, fragte nach. Kein Wunder, die Geschäfte laufen schlecht. Ich bin ein lausiger Vertreter. Es dämmerte bereits, ich saß immer noch da. »Ich erwarte nichts, gar nichts«, sagte ich, als die Wirtin mir etwas zurief. »Ich habe nicht gefragt, was Sie erwarten«, rief die nun. »Ich habe gefragt, auf wen Sie warten. Sie sitzen bereits geschlagene 6 Stunden hier und starren nach draußen oder aber auf Ihr Bier. Wollen Sie noch eins?« »Wollen Sie einen Kamm?«, fragte ich zurück. »Er macht Ihr Haar noch glänzender, als es jetzt schon ist.« Wenn Sie nachts dann durchs Fenster auf den Mond starren, lacht er Ihnen golden zu, weil der Glanz Ihres Haares Ihnen blendet, den Mond. Und er ruft laut und deutlich Ihren Namen und die derer, die bereits zu ihm kamen, auf einem goldenen Lichtstrahl durch die Nacht. All diejenigen verdanken das meinen Kämmen, Bürsten und Spangen. Wollen Sie einen Kamm? »Ich habe keine Zeit, zum Mond zu gehen«, sagte die Wirtin, »und wenn Sie weiter so einen Unsinn erzählen, verkaufen Sie bis an Ihr Lebensende nicht einen Kamm«, und schleppen weiter schwer an ihrem Koffer. »Ja«, sagte ich, »das Leben ist kein Koffer ohne Griff, den man aufbewahrt, bis er leichter ist.« Durch die Fassaden der Häuser hindurch. nicht zum Anziehen dabei. Man reichte mir ein Weinglas und lud mich ein zum Trank. Kaum dass ich mich gelagert, da führte man mich schon in das zum Haare kämmen. Oh Guru, draußen bellt ein Hund, der Straßenmusiker spricht mit einer jungen Frau, die vom Rad gestiegen ist. Er verpackt seine Gitarre, in der rechten Hand hält er eine Mundharmonika. Es ist immer noch Jimmy Tenor, der Finne. Was genau er sagt, kann ich durch die schmutzigen Gardinen und das geschlossene Fenster hindurch nicht hören. Aber ich höre das Bellen des Hundes. Weißt du, versteh mich bitte richtig, all diese Geräusche sind und waren mir immer relativ wichtig. Noch letztens ertappe ich mich bei der Frage, welches die besten Songs und Interpreten der Pop- und Rockgeschichte sind, die sich zum Thema Asche auftreiben lassen. Oder aber die besten Songs, innerhalb derer man Hundebellen vernehmen kann. Solche Fragen stellen sich mir dann und wann. Und dann drifte ich weg wie Asche im Wind, wie ein spielendes Kind, das plötzlich seinem Schatten davonzulaufen versucht. Ash, Wishbone Ash, Daniel Ash, der Track mit den zunächst stotternd, dann satt daherkommenden Motorengeräuschen. Oder Jane's Addiction, Bean Caught Stealing, der mit Abstand beste Hundetrack. Vor einem von Cybele, einer in London lebenden Brasilianerin. Herrgott, das sind Fußnoten. Aber ich liebe sie. Und in diesem Land kannst du dein Bier mit Fußnoten immer noch besser bezahlen als mit dem Verkauf von Kämmen, Bürsten und Haarspangen. I saw he came from the stars, came all the way from Mars to my backyard. He had a shiny golden suit, his eyes were pale blue. He came to ask me out. Jane's Addiction und Cibeli. Musik zum Haarekämmen. Oh Guru. Wenn das Telefon klingelt, ist die Show gemeinhin gelaufen. Entschuldigung, Telefon. Ich höre das an jeder Ecke. Alle drehen sich leicht ab und brüllen so laut, dass es am Ende doch jeder verstehen kann. Auch hier klingelt irgendwo das Telefon. Die Tür der Spelunke öffnet sich. Jimmy Tenor bläst jetzt auf der Mundharmonika. Irgendwer tritt auf mich zu und fragt nach einer Münze. Er muss dringend telefonieren, sagt er. Ich bin Vertreter für Kämme, Bürste und Haarspangen, sage ich, die Geschäfte gehen schleppend. Während ich das sage, denke ich an einen alten Freund. Der sagte immer, wenn du Geld willst, spiel wenigstens Mundharmonika. Da fällt mir ein, der machte auch Tracks über Hunde. Als Hundefreund freilich würde ich ihn nicht bezeichnen. Zumindest habe ich nie einen an seiner Seite gesehen. Es hätte auch keinen Sinn gemacht. Er telefonierte den ganzen Tag. Er kannte unglaublich viele Witze, die er nur zu gerne mit einfließen ließ. Er brüllte, er lachte, er warf den Hörer auf die Gabel. Damals gab es noch diese sogenannte Gabel. Der Laden brummt, rief er kurz zwischendurch und griff erneut zum Telefon. Manchmal spielte ich die Musik besonders laut mit einem Grinsen. Wer telefoniert denn hier, rief der alte Freund dann aufgeregt und hastete durch die Wohnung. Niemand, sagte ich, denn in Wahrheit lief das Telefon in der Musik. Dann kam der Rap und das warst du. Oh Guru, gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Hello. Sir. Services? Hi, I need to speak to someone about GA. You're receiving or did you want to No, apply? I just want to see what is involved in applying. You're calling for yourself? Yes, no I am. No children will be applying with you? No children. How much income have you had so far this very month of June? Zero. Zero. You might be eligible to have a recent rent receipt in your name in San Francisco. How recent?